erstes buch sechstens an numicius von briefe diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz briefe von horaz übersetzt von johann heinrich voß erstes buch sechstens an numicius nichts in der welt anstaunen numicius dieses allein wohl dieses nur kann uns verleihn glückseligkeit und sie erhalten jene sonn und die stern und den abgemessenen umlauf rastlos wechselnder zeiten vermag ohn einiges schauders regungen mancher zu schaun was deucht von der erde geschenken was von des meers das ferne die araber segnet und inder spieltand was vom geklatsch und der ehrenden gunst des quiriten wie darf solches man schaun mit was für empfindung und mienen wer dem entgegenes fürchtet der staunt wohl gleicher gestalt an wie wer dessen begehrt diesseits quält bangen und jenseits unvermuteter schein ist dem wie jenem entsetzlich ob er sich freu ob trauer ob begehr ob fürchte was macht das wenn so wie besseres kommt und wie ärgeres als er gehofft hat er mit gehefteten augen an leib und seele gelähmt starrt unsinn werde die weisheit genannt und die billigkeit unbill wenn weit über genügen sich ausdehnt selber die tugend geh nun silbergeschirr alterz und marmor und kunstwerk achte für groß zu geschmeide bewundere thürische färbung freue dich daß wenn du redest dich anschaun tausende ringsum triebsam wandere früh zu dem markt spät unter das obdach das nicht mehr des ertrags einernt aus gefilden der mitgift mutus und ha unwürdig da niedriger er von geburt ist dieser viel mehr dir sei als du zur bewunderung jenem was auch die erd einhüllt zum sonnigen hebt es die zeit einst und in verborgenheit hüllt sie das glänzende dich den bekannten habe des appius weg und agrippas halle geschauet gehn doch mußt du zuletzt wohinab stieg numa mit ancus wenn dir seid und nieren von stechendem schmerze gequält sind suche zu fliehen den schmerz du willst recht leben wer das nicht? Wenn dies einzig die Tugend verleihn kann, auf, von der Wollust wende dich tapfer ans Werk. Ist Tugend dir Schall, wie der Hain nur Holz, dann sorge, daß keiner vor dir einlauf in den Hafen, daß nicht Cybyras Fracht und bithynische Fracht du verlierest. Ründe dir 1000 Talent und ründe dir andere 1000. Füge die 3. hinzu, ja 4-fach häufe die Zahl voll. Siehe, begüterte Gattin und Treu und Glauben und Freunde, Schönheit selbst und Geschlecht gibt alles, der große Monarch Geld. Wer brav Pfennige hat, den verherrlichen Venus und Suada. Sklaven besitzt, Geld brauchet der Kappadokier König. Nicht so einer sei du. Man sagt, dass Lucullus ersucht ward, 100 Purpurgewande zu leihn, wenn er könnte dem Schauspiel. So viel, sprach er, woher? Doch sehe man nach, und was da ist, send ich. Bald nun schreibt er zurück, 5000 hab ich solcher Gewande daheim. Nimm einige oder auch alle. Welch armseliges Haus, wo nicht viel Übriges umtreibt, was auch dem Eigner entgeht und Diebe begünstiget. Also kann nur Gut uns verleihn, Glückseligkeit und sie erhalten, dann sei dieses das erste Geschäft dir, dieses das letzte. Aber beselige dich Ansehn und befördernde Volksgunst. Einen benahmenden Knecht erkaufen wir, welcher die linke Seite dir bohr und zu bieten den Handgruß über Gebälk hin nötige. Der kann stimmen die Fabier, der die Veliner. Dieser erschafft, wem er will, die Gebund und entreißt, wenn er schlimm ist, jedem den schimmernden Stuhl. Auch vergiss nicht, Bruder und Vater, ziehe dem Alter gemäß mit Artigkeit jeden zur Sippschaft. Wenn, gut schmausend allein, man gut lebt, gehn wir. Es taget, hin, wie die Kehl uns führt, auf die Jagd zum Fischen. Wie vormals jener Gargil, der am Morgen mit Garn und Spießen den Jagdzug gehn ließ, über den Markt durch des Volks dicht wimmelnde Haufen. Das vor den Augen des Volks ihm aus vielen ein einziges Maultier brächt ein erhandeltes Schwein. Nach der mahlzeit baden wir voll noch sitte vergessend und zucht ungültiges pöbelregisters würdig und gleich des ulixes verdorbenem rudergesindel dem die verbotene lust mehr galt als Ithakas heimat wenn wie mimnermus geglaubt ohn amors holdes getändel nichts aufheiterndes ist dann leb in lieb und in scherzen lebe gesund wenn etwa du besseres kennest denn jenes teil aufrichtig es mit wenn nicht laß dies dir genügen Ende von Brief 6